Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Einen schönen guten Abend wünscht euch Christian Grasser hier bei Frequency auf Byte FM. In der nächsten Stunde geht es wie immer um freie Musik aus dem Netz. Diesmal dreht sich allerdings alles um das Net Audio Festival. Das fand statt vom 8. bis 11. Oktober in Berlin. Und ja, heute gibt es eben nur Musik von Künstlern und Netlabels, die was mit diesem Festival zu tun hatten. Den Anfang macht Iambic bzw. Guy Andrews, ein Produzent aus Brighton, der für diesen Song hier verantwortlich ist, Dust Below the Ground. Thank you. Guy Andrews alias Iambic. Wir hörten Dust Below the Ground von seinem Album As the Snow Fell. Erschienen ist das Ganze bei Laridé, einem Netlabel aus Österreich. Label sowie auch Künstler selbst waren zu Gast bei dem diesjährigen Net Audio Festival in Berlin. Unter dem Motto East meets West traf sich dort vom 8. bis 11. Oktober die Net-Audio-Szene und lud ein zu Diskussionen, zu Workshops und natürlich auch Performances. Präsentiert wurde das Ganze natürlich von Byte FM. Tagsüber stellten diverse Netlabels aus, so zum Beispiel auch Era Broadcast. Dort erschien erst vergangene Woche ein neues Album, Slow-Fi von Slow-Mo. Experimenteller, psychedelisch angehauchter Hip-Hop aus Kalifornien, Ghosts Part 2 heißt der folgende Track. where two hearts meet. There is always desperation. Just one look can make the whole world sin. Yesterday, her son was shining, and today she is flying. Baby doll is good at staying silent, bites her lip to quench her thirst. The stage is set for fairyland. Yesterday, her son was shining, and today she is blind. Lives her life like a puzzle, she is like the sun and moon in love. Thank you. Tracing Arcs mit dem Stück Baby Doll erschien bereits im Dezember 2008 bei dem Netlabel Dusted Wax Kingdom und zwar auf dem Album Finn LP. Das Trio um Tracing Arcs trat live auf. Am Freitagabend, am 9. Oktober auf dem Net Audio Festival in Berlin. Performt wurde mit Keyboard, Kontrabass und Gesang. Beats kamen vom Drumcomputer. Sehr schöne downtempoartige Trip-Hop-Stücke. Wer mehr hören will, geht entweder auf die Seite des Net Audio Festivals, netaudioberlin.de. Dort findet ihr viele Links und Musik der Künstler und Netlabels, die sich auf dem Festival präsentiert hatten. Oder ihr schaut einfach bei uns vorbei, und zwar auf byte.fm/magazin. Dort sind alle Download- und Infolinks dieser Sendung für euch nochmal zusammengefasst. Nun wird's unterhaltsam, denn wir kommen zu Tracky Birthday vom Up It Up Netlabel. Musikalisch ordnet sich Tracky sehr bunt ein. Von Polka und Rap ist die Rede, von Surfrock, 8-Bit, Techno und Dub ebenfalls. Man darf also gespannt sein. Tracky Birthday mit Goodbye. A sick overdose. Aw, shit, this song is a hit. I gotta go recall it real quick. Jumping like frog balls, this is getting fun. I think I'm gonna listen to another one. I'm hungry, I need a pretzel. I'm tired, well, let's go. Where are my keys? Must I forget so? I don't have to ask my neighbor that fatso to let me in and then begin to talk about the way I sing. My phone ring. I Oma, yeah I know. Don't have time, really gotta go. I gotta record crazy sounds, make the best song, overcome those lazy pounds. Too many rad ideas inside my head. All those years of cold fears have driven me mad. And silly, I mean what the dilly. I'm starting to believe my own lyrics, really. I guess I need to take a break from the shit, since I have a beautiful wife and a brand new kid. So goodbye. Tracky Birthday war das mit dem Stück Goodbye. Animal Audition heißt das passende Album dazu. Erschienen ist das Ganze bei dem Netlabel Up It Up Records. Mit dem machen wir auch weiter, denn es folgt No ID Boy mit dem sehr chemischen Track Bupropion Lithium and Valproic Acid, was auch immer das genau heißen soll. We'll be right back. Thank you. Über 8 Minuten lang dieses Stück, Bupropion Lithium and Valproic Acid von No ID Boy. All Nights Reserved heißt die Compilation, auf der ihr dieses Stück findet. Die ist bereits 6 Jahre alt. 2003 erschien die erste Release bei Up It Up Records. 4 Jahre und 18 Veröffentlichungen später erschien dann folgender Track, Dancing or Die Trying von Pierlo. Ihr hört Frequency, die Sendung rund um Netlabels und freie Musik aus dem Netz. Diesmal gibt es ausschließlich Musik von Netlabels und Künstlern, die auf dem Net Audio Festival vom 8. bis 11. Oktober in Berlin waren. East meets West lautete das Motto der Veranstaltung. Eine Band, die den Osten repräsentierte, sind Gosprom aus der Ukraine. Sie veröffentlichten bereits bei verschiedenen Netlabels und verschieden ist auch ihr musikalischer Stil. Irgendwo zwischen Hip-Hop, Folk, Pop und Jazz bewegen sich die 5 Ukrainer. Wir hören nun 2 Stücke, Jeweler Shops von ihrem 2008er Album Broadway und Oop Shoop von ihrer aktuellen Lazy EP aus diesem Jahr. Субтитры сделал DimaTorzok. Mit Oop Shoop waren das. Eine fünfköpfige Band aus der Ukraine. Ihre aktuelle Lazy EP erschien bei dem deutschen Netlabel Het Phonica. Davor hörten wir den Track Jeweler Shops von ihrem Debütalbum Broadway. Das erschien bei dem britischen Netlabel Random Flow bereits im Jahr 2008. Am 9. Oktober spielte die Band beim Net Audio Festival in Berlin. Ebenfalls aufgetreten sind dort Norma aus Spanien, und zwar nicht auf der Popstage wie Gosprom, sondern auf der Drum and Bass und Dubstep Bühne. Yeah. FM. Thank you. Overdub Dadub von Dabasmium, und zwar im Over Eastern Remix von Jacqui. Eigentlich sollte Dabasmium auch auf dem Net Audio Festival in Berlin spielen. Schließlich ist der Marokkaner eines der Zugpferde des französischen Netlabels Fresh Pope Records. Leider verweigerte jedoch die deutsche Botschaft dem Künstler ein Visum. Wirklich schade. Zeigt mal wieder, dass so offen und nationenübergreifend wie die Netlabel-Szene ist, so ist die reale Welt anscheinend noch lange nicht. Night Effect mit Parallel Horizons von dem Album Floating Points. Und zwar war das ein Live-Mix, damit man auch mal einen Eindruck davon bekommt, wie das vielleicht geklungen hat beim Net Audio Festival in Berlin. Und weil es so schön ist, noch ein Track von Night Effect, Crack on the Head, erschien auf dem Album Fragments bei dem Netlabel Kreislauf und das bereits aus dem Jahr 2007. Thank you. Night Effect war das mit Crack in the Head aus dem Jahr 2007. Auch er war Gast beim Net Audio Festival in Berlin. Das fand vom 8. bis 11. Oktober statt und wurde präsentiert von Byte FM. In dieser Stunde gab es Musik ausschließlich von Künstlern und Netlabels, die beim Net Audio Festival zugange waren. Und so natürlich auch der letzte Künstler dieser Sendung, Paolo Piccone alias Peak vom italienischen Netlabel A Quiet Bump. Von ihm hören wir zum Abschluss A Train to Roots von der So Quiet EP aus dem Jahr 2008. Mit diesen ambienten Dub-Tönen verabschiede ich mich. Alle Download- und Infolinks dieser Sendung findet ihr bei uns im Netz und zwar auf byte.fm/magazin. Die nächste Frequency-Sendung folgt in 4 Wochen. Bis dahin macht's gut und tschüss. Thank you.